Erster danach reiste Jesus durch Städte und Dörfer, um die gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkünden, und seine 12 Jünger waren bei ihm. Zweiter auch einige Frauen begleiteten ihn, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, darunter Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Dritter auch Johanna, die Frau von Herodes, Verwalter Schuzer, und Susanna sowie viele andere Frauen unterstützten Jesus und seine Jünger mit ihrem Geld. Vierter, als sich eine große Menschenmenge versammelte und Leute aus verschiedenen Städten zu ihm kamen, erzählte Jesus ein Gleichnis. Fünfter, ein Bauer ging hinaus, um Samen zu säen. Während er säte, fiel ein Teil des Samens auf den Weg, wo er zertreten und von den Vögeln gefressen wurde. Sechster, anderer Samen fiel auf felsigen Boden, er ging auf, aber verdorrte schnell, weil es keine Feuchtigkeit gab. Siebter, wieder anderer Samen fiel zwischen Dornen, die Dornen wuchsen mit ihm und erstickten die Pflanzen. Achter, doch ein Teil des Samens fiel auf guten Boden, wuchs und brachte 100-mal so viel Frucht. Nachdem er das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat, der soll hören. Neunter, seine Jünger fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutet. Zehnter, er sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Für die anderen aber spreche ich in Gleichnissen, damit sie zwar sehen, aber nicht erkennen, und hören, aber nicht verstehen. Elfter, das Gleichnis bedeutet folgendes, der Same ist das Wort Gottes. Zwölfter, der Samen auf dem Weg sind die Menschen, die das Wort hören, doch dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Dreizehnter, der Samen auf dem Felsen sind die Menschen, die das Wort mit Freude annehmen, wenn sie es hören. Aber sie haben keine tiefen Wurzeln, sie glauben nur für kurze Zeit und fallen ab, wenn sie in Versuchung geraten. Vierzehnter, der Samen, der unter die Dornen fiel, sind die Menschen, die das Wort gehört haben. Doch Sorgen, Reichtum und die Freuden des Lebens ersticken das Wort in ihnen, so dass es keine Frucht bringt. Fünfzehnter, der Samen auf dem guten Boden sind die Menschen, die das Wort mit einem ehrlichen und guten Herzen hören und festhalten, so dass sie mit Ausdauer Frucht bringen. Sechzehnter, niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter einen Topf oder unter ein Bett, sondern man stellt sie auf einen Lampenständer, damit die Menschen, die hereinkommen, das Licht sehen können. Siebzehnter, denn nichts ist verborgen, was nicht bekannt werden wird, und nichts ist geheim, was nicht ans Licht kommen wird. Achtzehnter, achtet darauf, wie ihr zuhört. Denn wer hat, dem wird mehr gegeben werden, wer aber nichts hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Neunzehnter, Jesu Mutter und seine Brüder kamen zu ihm, aber wegen der vielen Menschen konnten sie nicht zu ihm durchkommen. Zwanzigster, jemand sagte ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. 21. Er antwortete ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. 22. Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Boot. Er sagte zu ihnen, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Dann fuhren sie los. 23. Während sie fuhren, schlief Jesus ein. Ein starker Sturm kam über den See, so dass das Boot sich mit Wasser füllte und sie in großer Gefahr waren. 24. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und sagten, Meister, Meister, wir ertrinken. Als er aufwachte, befahl er dem Wind und den Wellen, ruhig zu sein. Der Sturm legte sich, und es wurde ganz still. 25. Er fragte sie, wo ist euer Glaube? Sie waren ängstlich und erstaunt und sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass sogar der Wind und das Wasser ihm gehorchen? 26. Sie fuhren weiter in das Land der Gerasener, das auf der anderen Seite des Sees, gegenüber von Galiläa, liegt. 27. Als Jesus an Land ging, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Dieser Mann trug lange Zeit keine Kleidung und wohnte nicht in einem Haus, sondern in den Grabhöhlen. 28. Als er Jesus sah, schrie er laut auf, fiel vor ihm nieder und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. 29. Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen, denn der Geist hatte den Mann oft gepackt. Man hatte ihn mit Ketten an Händen und Füßen gefesselt, um ihn festzuhalten, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. 30. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. 31. Die Dämonen baten Jesus, dass er sie nicht in den Abgrund schicken sollte. 32. Dort auf dem Berg weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, ihnen zu erlauben, in die Schweine zu fahren, und Jesus erlaubte es ihnen. 33. Die Dämonen verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Daraufhin stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. 34. Als die Hirten sahen, was passiert war, flohen sie und erzählten es in der Stadt und auf dem Land. 35. Die Leute kamen heraus, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und bei klarem Verstand zu Jesu Füßen sitzen. Deshalb bekamen sie Angst. 36. Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der besessene Mann geheilt worden war. 37. Die ganze Bevölkerung der Gerasener bat Jesus, ihr Gebiet zu verlassen, weil sie große Angst hatten. Deshalb stieg er wieder ins Boot und fuhr zurück. 38. Der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bat Jesus, ihn begleiten zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, 39. Geh nach Hause und erzähle, was Gott für dich getan hat. Der Mann ging und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. 40. Als Jesus zurückkam, empfing ihn die Menschenmenge, denn alle hatten auf ihn gewartet. 41. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge war. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. 42. Denn seine einzige Tochter, die etwa 12 Jahre alt war, lag im Sterben. Als Jesus mit ihm ging, drängten sich die Menschen um ihn. 43. Eine Frau litt seit 12 Jahren an starken Blutungen. Sie hatte ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben, aber niemand konnte sie heilen. 44. Sie kam von hinten und berührte den Saum seines Gewandes, und sofort hörten ihre Blutungen auf. 45. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als alle es leugneten, sagten Petrus und die anderen Jünger, Meister, die Menschenmenge drängt und stößt dich doch. 46. Jesus sagte, jemand hat mich berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. 47. Als die Frau merkte, dass sie nicht unentdeckt geblieben war, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. 48. Er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. 49. Während er noch sprach, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers und sagte, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. 50. Als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst. Glaube nur, dann wird sie gerettet werden. 51. Als er ins Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen außer Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern des Kindes. 52. Alle weinten und trauerten um das Mädchen. Aber Jesus sagte, weint nicht. Sie ist nicht tot, sondern sie schläft. 53. Sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. 54. Jesus nahm ihre Hand und rief, Kind, steh auf. 55. Ihr Geist kehrte zurück und sie stand sofort auf. Jesus befahl, ihr etwas zu essen zu geben. 56. Ihre Eltern waren sehr erstaunt. Aber Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was passiert war.